Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For this Passion Week. Für diese Karwoche, für diese Passion, celebrated around the world now. Die weltweit eingehalten wird. Before Easter. Vor Ostern. And we pray that you bless this message. Wir beten, dass du diese Botschaft segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like you to turn to Galatians 6 with me for a moment. Gehen wir zu Galater Kapitel 6 einen Moment. I want to read a verse. Dort möchte ich einen Vers lesen. And I want you to measure the effect it has on you before the message and the effect it has on you after. Und ich möchte, dass ihr einfach den vergleichsweise messt, was für eine Wirkung dieser Vers für euch vor dieser Botschaft hat im Vergleich zu danach. This is Galatians chapter 6 verse 14. Galater 6 Vers 14. But may it never be that I would boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Through which the world has been crucified to me and I to the world. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Okay? Gut. Okay. Now, this morning we showed some clips from the internet I found. Heute Morgen haben wir ein paar Bilder vom Internet gezeigt, about die ich gefunden habe. About the crucifixion. Über die Kreuzigung. Let's go to the next one. Gehen wir gleich That's weiter. Jerusalem. Das ist Jerusalem. Now, last week we brought out. Letzte Woche haben wir hervorgeholt. The fact that. Die Tatsache. The movie The Passion. Der Film Die Passion. Is not an exaggeration. Ist keinesfalls eine Übertreibung. If I was to guess, wenn ich raten könnte, I would say the passion is about 15% of the brutality, less than 15% of the brutality in the actual crucifixion. Würde ich sagen, dass die Passion weniger als 15% der Gesamtbrutalität zeigt, die Christus wirklich erlitten hat. And if we were to ask the Lord, I wouldn't be surprised if he said it was 6% or 7%. Und wenn wir den Herrn dann wirklich einmal fragen und er uns sagt, es waren nur vielleicht 6 oder 7%, auch dann wäre ich nicht überrascht. Jesaja 52:14 says that Jesus was beaten beyond human recognition. Sagt, dass Jesus so geschlagen wurde, dass er nicht mehr menschlich wiedererkennbar war. I very much appreciate the movie. Ich schätze den Film sehr. Even though I see things that I know are not perfectly accurate. Obwohl ich Dinge sehe, die meiner Meinung nach nicht perfekt oder genau sind. It does not affect my appreciation of the film. Nimmt es mir nicht weg die Freude an dem Film oder die Wertschätzung des Films. I know that there were a lot of decisions made. Ich weiß, dass viele Entscheidungen getroffen worden sind. Between the traditional Christian understanding. Zwischen dem traditionellen christlichen Verständnis. Of what happened. Von dem, was passiert ist. And what must have realistically happened. Und dem, was tatsächlich passiert and ist. Trying to be in the middle of the two. Und den Versuch, in der Mitte zu bleiben. For example, the cross, zum Beispiel das Kreuz. Was the cross shaped like a T or was it shaped like a tau, a T without a top or just a cross? War das Kreuz jetzt in T-Form oder war es tatsächlich ein Kreuz as we know mit zwei Balken, so and wie in, wir es kennen? In the film, both crosses are portrayed. Und im Film werden beide Kreuze dargestellt. And here we have the cat of nine tails to the left on the screen. Wir haben hier eine Geißel haben wir hier mit neun so. It has nine whips on the end, nine pieces of leather. Es sind neun Riemen an it diesem Geißel. Two lead balls. Mit zwei Bleikugeln. With a piece of bone. Mit Knochenstücken. And the victim is tied to the post. Das Opfer wird an eine Säule gebunden. And as you see to the right, rechts kann man sehen, the person is scourged on a diagonal. Die Person, die wird diagonal eingedroschen. From outside toward the spinal column. Von außen angefangen Richtung Wirbelsäule. From both sides forming a V. Beidseitig in V-Form. The cat of nine tails is. Its purpose is to take the skin off. Und diese neun Riemen sind dazu da, dass sie die Haut abreißen. Cut it to shreds. In Stücke schneiden. And cut beneath the skin's layer, the next layer. Und tief unter die Epidermis in die tieferen Gewebe einschneiden. The person goes into shock. Die Person erleidet einen Schock. And usually dies in a day or two. Stirbt normalerweise innerhalb von ein oder zwei Tagen. Okay, the next shot. Now this is the way the crosses usually were. So haben die Kreuze ausgeschaut. It was a post that was already in the ground. Es war eine Säule, die im Balken schon war. As you see in the film. Im Boden. Wie man es im Film sieht. The two thieves were crucified on this kind of a cross. Und diese zwei Schächer, die wurden an solche Kreuze genagelt. The weight of a normal cross would have been about 150 kilos. Ein normales Kreuz würde 150 Kilo. The top piece is about 50 kilos. Der Oberbalken allein 50 Kilo. And it's tied to the victim, as we see in the picture. Das wird wirklich an das Opfer gebunden, wie wir das sehen. And Jesus had to carry it almost 700 meters. Und Jesus musste das 700 Meter so tragen. To Golgotha. Hinauf nach Golgotha. The next shot. Nächste Aufnahme. Now in the film he portrays the nails as being driven through the palm of the hand. Im Film zeigt man die Nägel durch die Handflächen geschlagen. It's not a problem. Das ist okay. This is the way it's traditionally seen. Traditionell wird es so dargestellt. Because Thomas said, unless I put my finger in his hands and feet. Denn Thomas sagte, wenn ich außer ich lege meine Finger auf seine Hände und Füße. See my hands. Schau meine Hände. But the wrist was also included. Aber das Handgelenk war mit involviert. As part of the hand. Die Handwurzel als Teil der Hand. So this would still apply. Also ist das noch immer anwendbar. This was the historical way that they crucified people. Das war die historische Art, Leute zu kreuzigen. The spike was about 7 inches long. Der Dorn, der war 18 cm lang. And it was placed before the hand in the wrist. Und es ist unterhalb der Hand in die Handwurzel eingeschlagen worden. And when it went through, it would either cut or crush the nerve. Es würde den Nerv entweder zerschneiden oder ihn zermergen, ihn zerdrücken. It would send unbelievable pain up the arm. Den Schmerz, der in den Arm weitergeleitet wird, ist unvorstellbar. Now if you go to the end, also the fingers would lose their feelings. Dann würde das Gefühl in den Fingern würde dann nachlassen. Man würde nichts mehr spüren. The hand would naturally curl. Die Hand wäre taub und würde sich einrollen. Kind of just be dead there. Sie wäre tot. Okay. Gefühllos. Go to the next one. Now the nail for the feet was placed between the second and third toe, starting with the big toe. Und der Nagel für die Füße wurde zwischen der zweiten und dritten Zehe von der großen Zehe angefangen gezählt eingeschlagen. This also went through the nerve. Das hat auch den Nerv durchbohrt. Now this crucifixion was designed to bring maximum pain. Diese Kreuzigung war dazu da, den maximal möglichen Schmerz zu verursachen. The purpose of crucifixion was to deter revolt. Der Sinn dieser Kreuzigung war, dass man eben abschreckendes Beispiel. Let's say that one more time. Der Sinn der Kreuzigung war. The purpose of crucifixion was to deter revolt. War absolut als abschreckendes Beispiel gegen Revolte. Right. So that any revolutionist, dass jeder die Aufrührer against the government gegen die Regierung would think 10 times before he got involved in a conspiracy. Würde sich das 10-mal überlegen, bevor er sich in eine Verschwörung einlässt. This was so brutal. Das war so brutal. That the Romans were fighting a particular band of men. Dass die Römer gegen eine bestimmte Gruppe von Männern gekämpft haben. Hebrews. Hebräer. They captured one. Und wenn sie die gefangen haben, they threatened to crucify him. Haben sie bedroht, sie zu kreuzigen. If the others did not surrender. Wenn die anderen nicht sich ergeben würden. And the others surrendered. Und die anderen auf diesen Druck hinauf ergaben sich. It was outlawed for Roman citizens. Also für römische Bürger war das ungesetzlich, das zu tun. Possibly used only if you were a soldier who went AWOL. A soldier who left. Also nur wenn du desertiert hast, ein Soldat, ein desertierter Soldat wäre, hätte sowas gedroht. A deserter. Ja. This, it's an unbelievable form of punishment. Es ist eine unglaubliche Form der Bestrafung. Okay, let's go further. Gehen wir weiter. Now, in the movie, it doesn't portray what we're about to see here. In dem Film wird das nicht gezeigt, was wir jetzt hier zeigen. If it did, none of us would stay in the theater. Denn wenn sie das zeigen würden, könnte das keiner ertragen und sich fertig anschauen. And they probably would need vomit bags. Und man bräuchte dann wirklich eben etwas, wo man sich übergeben kann, in einem Behälter. The most suffering on the cross. Die Höhe des Schmerzes, des Leidens auf dem Kreuz. Even more than the pain shooting through the arms and through the legs. Was jetzt der Schmerz, der durch die Arme und die Beine schießt, noch weit übertrifft. Was this constant sense of suffocating. War immer das ständige Gefühl, ersticken zu müssen. Now the picture on the left, you see the victim hanging down. Links sieht man das Opfer hängen. The hands, the elbows are straight. Es hängt durch, die Ellbogen sind überstreckt. When the elbows are straight, he can breathe in. Wenn die Ellbogen so ausgestreckt sind, kann er einatmen. Now after a while, the muscles in the rib cage, die Muskeln in dem Brustkorb nach einer Weile, they become paralyzed, werden gelähmt. The victim has to push up in order to exhale. Das heißt, das Opfer muss sich auch noch hochdrücken, um wieder ausatmen zu können. Now if you just lift up your hands from, if, let's see. You lift up your hands. Heb deine Hand hoch. And bend your elbows. Oder beuge die Ellbogen. And as you, let's try that. Everybody lift your hands up. Bend your elbows. And then as you straighten your elbows out, breathe in. Und jetzt, wenn ihr sie ausstreckt, atmet ein. And then stretch your hands way out. Und dann streckt die Hände extrem stark nach oben. Now just hold that. Und haltet das. Don't exhale. Und jetzt nicht ausatmen. Don't exhale. Nicht ausatmen. Now imagine if you cannot exhale. Stell dir vor, du kannst es nicht ausatmen. What are you going to do? Was machst du? The only way you can exhale. Die einzige Art, um das Ausatmen zu ermöglichen, is to put all the weight of your body, dein ganzen Körpergewicht, on the nail going through your feet. Dass du auf den Nagel zu belasten, der durch deine Füße geht. Which is right through the nerve. Und das ist wieder, geht das durch den Nerv. Now about 7 years ago, vor 7 Jahren ungefähr, I had a planter's wart. Hatte ich einen wart, Warze. Eine Warze, ja. And it was on the side of my foot. Und es war auf meinem Fuß, auf der Seite. So I went to the apotheke, the drugstore, and I got some acid. Und ich bin in der Apotheke gegangen, habe dort seine Säure bekommen. And I didn't read the directions, you know. Und ich habe mir den Beipackzettel nicht gut durchgelesen. I never read directions. Das schaue ich mir nicht an. Das lese ich mir nicht durch. It's no fun. Das macht nicht Spaß. So, my wife reads the directions. Also meine Frau liest sich das durch. But I, you know, I read the directions enough. It said put one drop on a day. Und es steht dort, also gerade das habe ich gelesen, man soll pro Tag einen Tropfen drauf geben. Obviously, this is speaking to men and women. Ich habe mir gedacht, na, das betrifft Männer und Frauen natürlich. So I put 10 drops on. Also habe ich 10 Tropfen drauf gegeben. But it was fine. Es war schön, es ist gut gegangen. You know, the skin kind of volcanoed up a little bit. Also know. Die Haut hat dann dort rundherum einen Krater gebildet. So with, you know, my manly curiosity, I had to see if the roots were dead. Und meine männliche Neugier hat mich veranlasst, nachzuschauen, ob die Wurzeln schon tot waren. So I took one of those orange knives from Obi and I cut the skin off. Also habe ich so ein orangen Messer genommen von Obi und habe die Haut abgetrennt. And to my disgust, und zu meinem Ekel, I saw these 5 little black roots. Sah ich 5 kleine schwarze Wurzeln. Look like little aliens. Also wie Außerirdische. And I said, how dare you live off me, you little parasites. Und ich habe gedacht, ihr Parasiten, wie wagt ihr es hier, euch da einzunisten bei mir? So I did something I would never do again. So tat ich was ich jetzt nie wieder tun werde. I said, I will kill you. Ich werde euch jetzt töten. And I put the acid right in the wound. Und ich habe diese Säure direkt in die Wunde getan. And I finally understood what the English word excruciating means. Und dann verstand ich endlich, was dieses englische Wort unerträglich bedeutet. The English word is not unerträglich. The English word is excruciating. Es ist zum Wahnsinn treibend, also zum Kreuz. No, just the word. Say the word. The English word excruciating. Also aus wie kreuzigen, so wie ein, yeah. Just say, you say das englische Wort. Das englische Wort ist excruciating. Excruciating. Yeah. Right. Say that again. The English word excruciating. Das englische Wort excruciating. Yes. Yeah. Is the strongest word in English, I believe, that you can use for pain. Ist das stärkste Wort, das ich meine, dass man benutzen kann für das Wort Schmerz. Also do you know what the word means in the Latin? Also im Latein bedeutet dieses Wort to crucify. Kreuzigen. Excruciating. To crucify. Das heißt zu kreuzigen. And this pain was so unbelievable. Und dieser Schmerz, der war so unvorstellbar. That I had to go to the hospital. Dass ich ins Spital musste. And I couldn't drive and my wife wasn't home. Ich konnte nicht fahren, meine Frau war nicht zu Hause. And I hopped down the stairs. Und ich bin die Stufen gehumpelt. I called a taxi. Ich habe ein Taxi gerufen. The taxi got there and he says, "Are you okay?" Das Taxi ist gekommen und der Fahrer hat mich gefragt, ob es mir eh gut geht. I said, "No." Ich sagte nein. And I jumped in his back seat and laid and I was dying. Und ich bin bei ihm auf dem Rücksitz habe mich hingelegt. I mean, it was like someone put a knife and was turning it. Ja, es hat sich angefühlt, wie jemand ein Messer reingestochen und gedreht hätte. But this pain, aber dieser Schmerz, was 10-20 times as worse. War 10-20 mal so. And it's constant. Dauernd. And then it's compounded with the feeling and the reality of suffocation. Und jetzt kommt noch dieses Gefühl, das Erstickungsgefühl noch dazu. And the victim is going up and down. Und das Opfer, das schiebt sich rauf und runter. And he's trying to breathe. Und er versucht zu atmen. And then he can't exhale. He pushes like. Dann kann er nicht ausatmen. Dann muss er sich eben hochziehen, dass er wieder die Luft rausbekommt. He's going up and down. Es geht rauf und runter. And this is for Mary to be watching this. Und wenn die Maria, die sich das anschauen musste. For the disciples to be watching this. Dass die Jünger das sehen mussten. For Roman soldiers to be watching this. Ja, selbst für römische Soldaten, die das zusehen, anschauen mussten. It was so bad that they actually offered them a drug. Es war so extrem, dass sie ihm sogar ein Betäubungsmittel anboten. All crucified victims got a drug. Alle Kreuzigungsopfer haben dann so ein Drogen bekommen. Right? So that they wouldn't be so conscious. Dass sie diesen Schmerz nicht so bewusst wahrnehmen würden. They just went out of their minds. Die sind absolut übergeschnappt. And you're watching these people up there. Und du beobachtest diese Leute. And you're thinking, who could have created such a sinister evil way of dying? Und wer kann sich nur einfallen lassen, so einen teuflischen Weg der Hinrichtung? You also have congestive heart failure. Du hast auch dann das Herzversagen. Because of too much carbon dioxide. Weil eben sich der Kohlendioxidspiegel so aufstaut. And plus the fact Jesus was naked on the cross. Und außerdem war Jesus nackt auf dem Kreuz. This could not be portrayed in the film. Das konnte man im Film nicht zeigen. Then the reality of thirst. Dann die Realität des Durstes. Because of the shock. Wegen dem Schock. He had sweat all of his fluids. Er hat alle seine Körperflüssigkeit durch Schweiß verloren. So he's dehydrated. Er ist dehydriert. There's no fluid in his mouth. Der Mund ist trocken. There's this unbelievable sense of thirst. Das ist dieser unvorstellbare, dieser brennende Durst. Now let's go to Romans chapter 3. Gehen wir zu Römer Kapitel 3. And we'll show it on the screen here for those who don't have Bibles. Und für die keine Bibeln haben, zeigen wir das jetzt hier auf der Romans chapter 3. Römer 3. I often thought to myself, oft dachte ich mir, why did Jesus have to suffer so much? Warum musste Jesus so leiden? And make me feel so bad. da fühle ich mich wirklich so schlecht. I would have felt better if they just stoned him and the first stone killed him. Es würde mich besser fühlen, wenn er gesteinigt worden wäre und schon der erste Stein ihn getötet hätte. And then some blood came out and he died for me. Und das Blut, er hätte sein Blut verloren für mich dann. But Jesus died under the law. Doch Jesus starb unter dem Gesetz. To set me free from the law. Um mich vom Gesetz freizusetzen. Now let's start from Romans 3:19. Fangen wir bei Römer 3:19 an. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. So that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. The purpose of the law, der Sinn des Gesetzes, was to show us that we were lost. War uns zu zeigen, dass wir verloren sind. It was to preserve us, uns aufzubewahren. As human beings, als Menschen. It was to give us guidelines, uns Richtlinien zu geben. But it was also to show us that we were short of the glory of God. Aber auch um uns zu zeigen, dass es uns am Ruhm Gottes weit mangelt. And as we look into the law, und wenn wir in das Gesetz schauen, which is there's a moral law system present in all the religions of the world. Alle Religionen der Welt beinhalten einen moralischen Code. Wherever there's a moral code, und wo immer so einer herrscht, you are guilty before God. Wirst du vor Gott schuldig sein. It doesn't matter whether you're a Jehovah's Witness or a Mormon or a Hare Krishna. Ganz egal, ob als Jehovas Zeuge, als Mormone or a Muslim oder Moslem, oder Hindu or whatever. Oder was auch immer. A Roman Catholic or a Protestant. Oder als römisch-katholisch oder protestantisch. Every form of religion has a moral code. Jede Religion hat einen moralischen Code. Every moral code condemns us. Aber jeder moralische Code verurteilt and uns makes us guilty before God. Und macht uns schuldig vor Gott. Every mouth should be shut. Jeder Mund sollte geschlossen about sein. About its own righteousness. Über die eigene Gerechtigkeit. Vers 20. Because by the works of the law no flesh will be justified in the sight of God. Darum. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. For through the law comes the knowledge of sin. Denn durch Gesetz kommt lediglich Erkenntnis der Sünde. Atonement for sin doesn't come through the law. Die Bezahlung für die Sünde, das kommt nicht durch das Gesetz. Atonement is die Sühne. Yeah. Sühne. Atonement for sin doesn't come through law. Die Sühne für die Sünde kommt nicht durch das Gesetz. I cannot atone for my own sin. Ich kann nicht für meine eigene Sünde sühnen. The works of the law for many people, die Werke des Gesetzes für viele Leute, is an attempt to atone for their sin. Ist einfach Buße zu tun für ihre Sünden. God did not mean it for that. Aber Gott hat es nicht so beabsichtigt. I observe the law out of fear of the Lord. Ich beobachte oder ich folge dem Gesetz aus Furcht des Herrn, Not out of atonement. Und nicht aus einer Sühnebereitschaft. No flesh. Kein Fleisch. Not one person in all of history. Nicht eine Person in der ganzen Geschichte. Will be justified. Wird gerechtfertigt. Justified werden. Means to be made or to be declared right. Gerechtfertigt heißt ja für richtig befunden erklärt to zu be werden. Declared right. Für richtig hingestellt zu That werden. That means the chicken comes down the conveyor belt. Das heißt, das Huhn, das kommt jetzt über das Förderband. And the person, the inspector takes it. Und der Wareninspektor schaut sich das an, smells it, riecht daran. Looks at it. Schaut es, beobachtet es, prüft es, takes the stempel, nimmt den Stempel, it's good. Und sagt, es ist gut. It's declared right. Es wird für gut erklärt. And God cannot declare something to be in order that is not in order. Gott kann aber etwas nicht für in Ordnung deklarieren, was nicht in Ordnung ist. I cannot bring my life in order. Und ich kann mein Leben nicht in Ordnung bringen. Okay, next. Romans 3:21. Römer 3:21. But apart from the law, aber ohne Gesetz, The righteousness of God has been manifested. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Being witnessed by the law and the prophets. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. It wasn't independent. Es war nicht unabhängig. It wasn't contrary. Nicht im Widerspruch dazu. But it was actually witnessed by the law. Sondern wurde vom Gesetz bezeugt. Another kind of righteousness. Eine andere Art der Gerechtigkeit. Here it comes. Und hier kommt sie. Verse 22. Vers 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. For all those who believe. Für alle, die glauben. For there is no distinction. Denn es ist kein Unterschied. Let's go further. Gehen wir weiter. Verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. We're all lost. Wir sind alle verloren. We're all guilty before God. Wir sind alle schuldig vor Gott. Every single person in human history. Jeder einzelne in der menschlichen Geschichte. There's only one solution. Da gibt's nur eine Lösung. That God has to provide an atonement. Gott muss ein Sühneopfer bereitstellen. Ein Opfer. To make atonement. Um zu sühnen. Dann. Let's go further. Verse 24. Vers 24. Being justified as a gift. Und werden umsonst gerechtfertigt. Being declared righteous. Umsonst gerechtfertigt. As a gift. Durch seine Gnade. By his grace. Through the redemption which is in Christ Jesus. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Now watch the next one. Passt auf den nächsten auf. Whom God displayed publicly. Ihn hat Gott dargestellt. It wasn't the Jews. Es waren nicht die Juden. It wasn't the Romans. Es waren nicht die Römer. It was God. Sondern es war Gott. Who sent Jesus Christ to the cross. Der Jesus Christus zum Kreuz sandte. God displayed him publicly. Gott hat ihn dargestellt öffentlich. As a propitiation. Als Sühneopfer. That means an appeasement. Etwas, was zufriedenstellt. As a propitiation in his blood through faith. Als Zufriedenstellung in seinem Blut durch den Glauben. Further. This was to demonstrate his righteousness. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. I mean, God had fellowship with man. Gott hatte Gemeinschaft mit den Menschen. With sinners. Mit Sündern. But how can a holy God do that? Wie kann ein heiliger Gott das tun? Wait a minute, God. Warte, Gott. You're passing over sin. Du schießt über die Sünde hinweg. This may have been the devil's accusation. Das war die Anklage Satans. As we find I believe Zechariah 4 with Joshua the high priest. Das finden wir in Zechariah 4 in diesem Konfrontation mit Joshua dem Hohepriester. With the accusation from Satan. Die Anklage von Satan. How can you, a holy God? Wie kannst du als heiliger Gott? How can you fellowship with sinners? Wie kannst du mit Sündern Gemeinschaft haben? You're not holy. Du bist nicht heilig. You can't just skip over sin. You know that. Du kannst doch nicht einfach Sünde ignorieren. Das weißt du doch selber. But God had a plan. Aber Gott hat einen Plan. Let's go further. Gehen wir weiter. For the demonstration of his righteousness at the present time. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. This is why Jesus went to the cross. Deswegen ging Jesus zum Kreuz. God demonstrated. Gott demonstrierte. He wasn't winking at sin. Er hat nicht ein Auge zugemacht. He wasn't pushing it under the carpet. Er hat es nicht unter den Teppich gekehrt. He wasn't ignoring it. Er hat es nicht ignoriert. He was gonna deal with it. Er hat es abgefertigt. And he sent Jesus to deal with it. Und er hat Jesus dazu gesandt, as damit a sacrifice lamb es zu behandeln als Opferlamm. To the slaughter. Für die Schlacht bestimmt. So that für die Schlachtung. He would be just. Dass er gerecht bleiben Number möge. One, that Nummer God eins. Would be just. Dass Gott gerecht bleiben möge. God's not the God who winks at sin. Gott ist nicht der Gott, der einfach Sünde übersieht. Number one, he's a just God. Er ist ein gerechter Gott. But number two, zweitens, and watch this, the justifier of the one who has faith in Jesus. Der Rechtfertiger jener, die Glauben an Jesus haben. This means that God looks at us. Das heißt, Gott schaut auf uns. He looks at our life. Er beobachtet unser Leben. He looks at from the day we were born till the day we die. Vom Tag, wo wir geboren sind, zu unserem Todestag. Everything we've done. Alles, was wir our getan haben. Our thoughts. Unsere Gedanken. Our motives. Unsere Motive. Our actions. Unsere Handlungen. He looks at us. Er schaut uns an. And he declares us perfectly righteous. Und er deklariert uns als perfekt in perfekter Gerechtigkeit. How could he do that? Wie kann er das tun? Because everything in my life was transferred to Christ. Denn alles aus meinem Leben wurde auf Christus hinübertransferiert. And Christ's was transferred to me. Und alles aus Christus Leben, Christi Leben wurde auf uns hinübertransferiert. Wait a minute, I'm not stupid here. Moment, ich bin nicht dumm. Moment. If you transfer my sin to Jesus, wenn du meine Sünde auf Jesus legst, that means he has to be cursed. Das heißt, er muss verflucht sein. And he has to die. Und er muss sterben. Exactly. Genau. Now you get the point. Seht ihr, darum geht's. Christ took upon him the sin of the world. Christus nahm die Sünde der Welt auf sich. So that God could look at every single one of us. So dass Gott auf jeden einzelnen von uns schauen konnte. And he looks, he has the book of my life. Und er hat das Buch meines Lebens. And on the front of it, it has my name. Und da, auf dem Deckel vorne steht mein Name. As he begins to open it, und wenn er es öffnet, I begin to get very nervous. Werde ich nervös. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. And then there's the day. Und dann kommt der Tag. September 1976. Monday, 11:15. Montag, 4:15. Rob Prokop. Vormittag. Rob Prokop. Put his faith in Jesus Christ. Hat seinen Glauben in Jesus Christus gesetzt. And received the atonement. Und hat die Sühneopfer empfangen. In the English, atonement. Im Englischen, this atonement. Means at one mint. At one mint. To be at one. Eins zu sein. In the state of being one. In dem Zustand der Einssein, des Einigkeit. And this is what the sacrifice does. Und das ist, was das Opfer macht. It makes me and God one. Es macht mich und Gott zu eins. The atonement. The atonement. Now let's go a little further on the screen. Gehen wir ein bisschen weiter auf dem Now this is Leviticus 17:11. Das ist jetzt 3. Mose 17:11. For the life of the flesh is in the blood. Das Leben des Fleisches ist im Blut. And I have given it to you on the altar. Und ich habe es euch auf dem Altar gegeben. To make atonement for your souls. Um Sühneopfer zu tun für eure Seelen. It is the blood. Denn es ist das Blut. By reason of the life that makes atonement. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. This is why Christ had to give his life. Deswegen musste Christus sein Leben geben. He had to pour out his blood. Sein Blut musste vergossen werden. The life of the flesh is in the blood. Dass er das Leben des Fleisches ausmacht. Jesus had to die. Jesus musste sterben. The worst death. Den schlimmsten Tod. Under the law. Unter dem Gesetz. Jesus was treated. Jesus wurde behandelt. Think of this now. Stellt euch das einmal vor. He was treated as the worst criminal that ever lived. Er wurde so behandelt wie der schlimmste Übeltäter, der je gelebt hat. When the soldiers were told, who is this man? Als den Soldaten, die Soldaten auf die Frage, wer ist dieser Mann? This is a revolutionist. Das ist ein Aufrührer. He has declared himself king. Er hat sich zum König gemacht. Not even that. Nicht nur das. Even more, he has declared himself to be God. Er hat sogar gesagt über sich selber, er sei Gott. This nutcase here. Dieser Verrückte. Thinks he can start a revolution against Rome. Er glaubt, er kann jetzt eine Revolution gegen Rom anfangen. This guy here is inspiring people to kill Romans. Dieser hier, er wiegelt Leute auf, Römer zu töten. And is so arrogant, und ist so arrogant, that he declares himself to be God's own son. Dass er sich sogar zu Gottes Sohn erklärt. Tell me someone who doesn't deserve punishment more than this man. Sagt mir jetzt, ob es nicht jemanden gibt, ob es überhaupt jemanden gibt, der noch mehr Bestrafung verdient wie der. And these Romans, und diese Römer, they gave it to him. Die haben es wirklich ihm, die haben es ihm gezeigt. They beat him as the worst. Die haben ihm wirklich das schlimmste Prügel gegeben. Because the atonement of Christ, weil die Sühne Christi is universal, ist weltweit for the sins of the whole world, für die Sünden der gesamten Welt. And yet it's for me individually. Und trotzdem ist sie für mich als Einzelperson. Jesus paid for all the sins, Jesus zahlte für alle Sünden, the worst people who ever lived. Sogar für jene der schlimmsten Leute, die je lebten. Now, if we could get the list of the 10 people who were the most evil people in all of history. Wenn wir eine Liste bekommen könnten der 10 schlimmsten Leute, die je in der Geschichte gelebt hätten. And you gave weltweit these people to those Romans. Und du würdest diese Leute diesen Römern geben. And see what they would have done with them. Und dir ausdenken, was die mit denen gemacht hätten. What they did with Christ was worse. Und dann was sie mit Christus aber taten, war schlimmer. Jesus had to be treated under the law. Jesus musste unter dem Gesetz behandelt werden. As the worst. Als das Schlimmste. So that he could be the savior of every single person. Dass er eben der Retter jedes einzelnen Menschen sein konnte. And when Pilate made the decision to have him scourged, und als Pilatus die Entscheidung getroffen hat, dass man ihn geißelt, this was merciful, das war barmherzig, that he would be scourged, dass man ihn eben auspeitscht. He was trying to keep him from the cross. Er wollte ihm noch immer das Kreuz ersparen. Pilate knew how brutal the cross was. Pilatus wusste, wie brutal das Kreuz war. And he had him severely beaten. Und er hat ihn so schwer schlagen lassen. So that when the Jews saw him, they would say, "That's enough. Oh my God." Dass die wow. Juden wenigstens dann sagen würden, das reicht, das ist genug. Pilate, what did you do? Pilatus, was hast du gemacht? We didn't mean that. Das wollten wir doch gar nicht. Let him go. Lasst ihn aus. Oh, we're sorry. Lasst ihn frei, es tut uns leid. He had him scourged to the max. Er hat ihn wirklich auf das Maximale auspeitschen lassen. Delivered to the people. Und als er dann den Leuten offenbart wurde, gezeigt wurde. And on top of that, they said, "Crucify him." Aber trotzdem sagten sie dann obendrein, kreuzigt ihn. So Jesus went to the cross on top of that. Und zusätzlich ging Jesus dann noch zum Kreuz. Up and down and up and down. Rauf und runter, rauf in und runter. Unbelievable, excruciating pain. In voll absolut unverstellbaren und unbeschreiblichen Schmerz. Here's the mind blower. Und hier ist das, was die Gedanken, die Kapazität der Gedanken übersteigt. Isaiah chapter 50. Jesaja 50, verse 6. Vers 6. This is prophecy of Christ. Das ist eine Verheißung Christi. I gave my back to those who strike me. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. And my cheeks to those who pluck my beard. Und meine Wangen den Raufenden. I did not cover my face. Mein Angesicht verbarg ich nicht. From humiliation and spitting. Vor Schmähungen und Speichel. What I like about the film, was mir bei dem Film gefällt, that Mel Gibson portrays this. Mel Gibson zeigt das. That Jesus is not hiding his face. Dass Jesus sein Gesicht nicht versteckt. That he's putting his back out again. Dass er wieder seinen Rücken hinaus. Because if we go further. Denn wenn wir dann weitergehen. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinther 5:21. God made him who knew no sin to be sin on our behalf. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. So that we might become the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. One more. Noch eins bitte. This is the last one. Hebrews 9:14. Hebräer 9:14. How much more? Wie viel mehr? Will the blood of Christ? Wird das Blut des Christus? Who through the eternal Spirit? Der sich durch den ewigen Geist, that means through his own deity, durch sein eigenes Gottes Wesen. I looked this up in the Amplified. It's amazing. In der erweiterten Amplified Übersetzung ist das wirklich erstaunlich. It says that Christ, how much more will the blood of Christ, which Jesus offered through his deity. Wie viel mehr wird das Blut Christi, das er in seiner Eigenschaft als Gott darbot, dargegeben hat. Go to the next one. Oder vergossen hat. Offered himself without blemish to God. Und sich ohne Tadel vor Gott. On the bottom it says it in German. Ohne Fehler Gott dargebracht hat. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Euer Gewissen reinigen von toten Werken. We'll just close with this. Wir schließen damit. What are dead works? Was sind tote Werke? Does anything we do to make atonement for ourselves? Alles, was wir tun, um Sühne zu bringen für uns selber. I can live my life. Ich kann mein Leben leben. Trying to make atonement. Sühneopfer zu bringen. I can even think I'm doing well. Und glaube dabei, dass ich erfolgreich bin. I read my Bible to make atonement. Ich lese meine Bibel, um es als Opfer, quasi als Opfer. Lord, I'm so sorry I did that. Herr, es tut mir so leid, dass ich das getan habe. I'm gonna read the whole book of Jeremiah. Jetzt lese ich das ganze Buch von Jeremia. And on top of that, I'm gonna read Leviticus. Und dann auch noch das dritte Buch Moses. I'm so sorry. Es tut mir so leid. You are trampling the blood under your feet. Du trampelst auf das Blut you have mit deinen dead Füßen. Works. Du hast tote Werke. You can't cleanse your conscience with dead works. Du kannst dein Gewissen nicht beruhigen. Only the blood of Christ can cleanse our conscience. Nur das Blut Christi kann unser Gewissen beruhigen. We have to be so careful at this point. Wir müssen so achtsam sein in diesem It's Moment. Always the blood. Es ist immer das Blut. It's always the blood. Immer das Blut. Exodus 12:13. Es ist 2. Mose 12:13. When I see the blood, wenn ich dort, wo ich das Blut sehe, I will pass over, werde ich vorüberziehen. And at some point in my life, und in irgendeinem Moment meines Lebens, if I begin to add dead works, wenn ich tote Werke hinzufüge, I've done this so many times, das habe ich so oft getan, I won't even ask forgiveness now. Ich werde nicht mehr um Vergebung mehr beten. I'll do something for God. Yes, I will. Nein, ich muss was für Gott tun jetzt. I'm going to Africa for the rest of my life. Ich gehe den Rest meines Lebens nach Afrika. I'm going to die with a tribe. Und ich möchte irgendwo bei einem wilden Stamm sterben. And I'm not going to get married. Und ich werde nicht heiraten. No way. Nein. I'm going to sacrifice my life. Ich werde mein Leben opfern. I feel horrible. Ich fühle mich so schlecht. Because I'm a sinner. Weil ich ein Sünder And bin. I'm going to work for God. Und ich werde für Gott Dead works. Arbeiten. Dead works. Tote Werke. Tote Christ Werke. Offered himself. Gott hat sich selbst geopfert. To cleanse our conscience from dead works. Unser Gewissen von toten Werken zu reinigen. And my life is one of appreciation for what he did at the cross. Mein Leben ist lediglich eines der Wertschätzung dessen, was er für uns am Kreuz tat. And I take advantage of it. Und ich nützt es aus. I'm cleansed. Ich bin gereinigt. Not in a bad way. Nicht auf schlechte Weise. I don't take advantage, but I'm cleansed. Sondern ich nehme es an. Ich bin dann over rein. And over. Immer wieder. And immer the glory wieder. Goes to him. Und ihm gebührt der Ruhm. And now I serve the living God. Und jetzt diene ich dem lebenden Gott. And by serving the living God. Und während ich dem lebenden Gott diene. I fellowship with God. Habe ich Gemeinschaft mit I ihm. I sin less. Ich sündige seltener. I'm occupied with him. Weil ich jetzt mehr mit ihm beschäftigt bin. I fail, und wenn ich Fehler mache, apply the blood. Dann wende ich das Blut an. 1. Johannes 1,9. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, he is faithful and just. Ist er treu und gerecht. He's just. Gerecht. Why? Warum? He's looking at the blood. Er schaut aufs Blut. You're faithful and just to forgive us. Treu, verlässlich und gerecht uns zu vergeben. He has to forgive us. Er muss uns vergeben. Because of the blood. Wegen dem Blut. Because God is just. Weil Gott gerecht ist. Wow, what a life. Was für ein Leben. Now just to close. Im Abschluss. Here's this verse one more time in which we're going to close. Noch einmal Galatians chapter 6. Vers Galater 6. But may it never be that I would boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Does it mean a little bit more now? Ist es jetzt bedeutungsvoller? May I never, ever, ever boast in anything. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen. That I do. Über etwas, was ich tue. That I am. Was ich bin. May I never boast in anything except the cross. Möge ich niemals mich in irgendetwas rühmen außer dem Kreuz. Of Jesus. Dem Kreuz Christi. Let's pray.